Ah, da kommt ja noch einer. Statist in der Metro schreit, Juche, Juche, Juche, Juche. Wer der Maron gern hat, dem gefällt's in der Stadt. Juche, Juche, dem gefällt's in der Stadt. Sonntag ist alle Tag, darum las ich nicht nach, bis die Sonne morgen scheint, grad so lang, tanze ich heut. Ich tanz mir da nicht genug und gib auch gar keine Ruhe, spring wie ein Geiß in Tee und schrei Juche, Juche, Juche, Juche, Juche.